Das Thema unserer heutigen Debatte: Foodwatch und die Krankenkassen fordern eine Gesundheitsampel für Lebensmittel, nämlich grüne, gelbe und rote Punkte zeigen an, ob das Produkt viel, mäßig oder weniger Zucker, Fett oder Salz enthält. Vielleicht haben Sie es gehört, vor einer knappen Stunde haben wir gesprochen mit einem Herrn von Foodwatch. Er hat ausführlich begründet, warum er dafür ist, dass das bundes- und europaweit eingesetzt werden soll. Also, sind Sie dafür, für diese Art Gesundheitsampel, gelbe, grüne, rote Punkte, die anzeigen, ob viel oder wenig Zucker, viel oder wenig Fett oder Salz in den Produkten ist? Oder sind Sie dagegen? Egal, rufen Sie an 0800 22 54 22 54. Kostenlos wie immer Ihr Anruf 0800 22 54 22 54. Oder wenn Sie schnell sind, schreiben Sie uns noch eine Mail unter forum@dradio.de. Also, brauchen wir Rot, Gelb, Grün auf unseren Lebensmittelpäckchen? Und wir haben eine erste Hörerin, und zwar Angela Puhan aus Berlin. Guten Tag. Guten Tag. Was meinen Sie? Also ich bin da etwas geteilter Meinung. Und zwar denke ich, dass der Lebensmittelkauf, also die Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Produkt, ja auch nicht nur von dem ernährungswissenschaftlichen Aspekt, sondern auch beispielsweise von finanziellen Ressourcen sozusagen abhängt. Und wenn man es sich halt einfach nicht leisten kann, beispielsweise die sogenannte gesunde Wurst zu kaufen, sondern aufgrund der Finanzlage gezwungen ist, eine sozusagen ungesunde Wurst zu kaufen, ist das natürlich dann psychologisch ein nicht wünschenswerter Nebeneffekt, denke ich, wenn man dann sieht, ich muss ja auch noch, also mir geht sowieso schon finanziell nicht gut und jetzt muss ich auch noch das minderwertige Produkt kaufen. Gut, man sagt ja natürlich auch, das ist jetzt so ein bisschen Vorurteil, dass auch gerade die Leute, die jetzt Hartz IV empfangen oder so, also dass dort wohl auch eher wenig Aufklärung herrscht in Bezug auf gesunde Ernährung oder nicht. Insofern wäre das natürlich gut, vielleicht auch eine Orientierungshilfe, aber wie gesagt, wenn man letzten Endes aufgrund der Geldmittel doch gezwungen ist, auf das Produkt zurückzugreifen, dann also finde ich das nachteilig. Sie befürchten, dass bei den Billigdiscountern dann alle Regale voll sind mit dicken roten Punkten, wobei die allerdings doch auch jetzt schon viele Bioprodukte anbieten und durchaus erschwinglich, und ich denke auch, es gibt eine preiswerte Wurst mit wenig Fett. Nun ja, also es stimmt schon, also Aldi und so weiter haben auch diese Produkte im Angebot, also ich kaufe dort selbst ein, deswegen weiß ich das auch, nur ist es tatsächlich so, dass halt auch diese Produkte im Vergleich zu den, also sozusagen ganz billigen, immer noch einen preislichen Unterschied machen. Und wir hatten hier in Berlin vor einigen Jahren eine sehr hitzige Debatte, da ging es um die Erhöhung der Hartz-IV-Sätze, und da hat der Finanzsenator damals, Thilo Sarrazin, gesagt, naja, man kann ja auch von 4 € am Tag oder so ähnlich war das, sich wunderbar und gesund ernähren. Und das finde ich halt einfach, ist nicht korrekt. Also wollen wir anfügen, dass es darauf einen Proteststurm gab? Das ist korrekt. Ja, wie auch so manches, Sarrazin gesagt hat. Dankeschön, Frau Puhan, nach Berlin. Bitte schön, auf Wiederhören. Schönen Tag noch. Wir haben eine E-Mail bekommen, und zwar von Gisela Kappay, die schreibt: Hallo, von mir aus können Sie diese bunten Punkte hinkleben, wo Sie wollen. Ist vielleicht für Analphabeten und Sehbehinderte ganz nützlich, da die Inhaltsstoffe eh schon draufstehen. Auf Zigarettenschachteln stehen auch Warnhinweise, an denen sich der wahre Raucher nicht großartig stört. Danke für diese E-Mail, und wir sprechen mit Frau Kirschner in Magdeburg. Ja, hallo. Rot, Gelb, Grün auf Lebensmitteln. Ich bin dafür. Warum? Ich bin auch gar nicht mal der Meinung, dass das beim Verbraucherschutz ganz wichtig ist. Ich bin erstmal der Meinung, dass das eine Informationsquelle ist und eine Handreichung auf jeden Fall, nicht nur für Analphabeten. Also ich habe 1,5 Dioptrien, ich gehe immer mit der Lupe einkaufen, wenn ich wissen will, was drin ist. Und seitdem dieser Skandal mit dem Käseimitat mich schockiert hat, also dass praktisch als Gastromix irgendwelche Käseersatzstoffe verkauft werden, die null mit Käse zu tun haben, Sie merken, ich errege mich noch jetzt darüber. Der Analogkäse, also wird er, glaube ich, genannt, ja. Seitdem sage ich mir eben, es ist viel mehr nötig. Und das ist sicherlich, der erste Punkt wäre so eine Ampel. Und warum nicht auch für Leute, die ein bisschen wenig Geld haben und nicht so viel drüber nachdenken, erstmal so zum Angucken, oh, weil hier ist viel Zucker drin, viel Fett, sich bewusster zu machen, was kaufe ich, was esse ich. Warum nicht? Aber es müsste viel mehr kommen. Sie sind da übrigens mit Ihrer Meinung durchaus in der Mehrheit, weil es schon eine MNIT-Umfrage gab, dass der überwiegende Teil der Deutschen für diese Ampelbeklebung von Produkten ist. Dankeschön, Frau Kirschner nach Magdeburg. Bitte, tschüss. Und wir sprechen mit Peter Schneider in Darmstadt. Hallo. Ja, hallo, guten Tag. Ja, ich möchte erstmal kurz der E-Mail ein bisschen widersprechen. Das klang ein bisschen zynisch irgendwie so teilweise. Aber egal, die Frau Dame vor mir hat ja jetzt auch schon wichtige Punkte gesagt und das mit dem Geld ist sicherlich auch ein Argument. Es ist nur leider so, dass tatsächlich diese Inhaltsstoffe sehr klein erstmal hinten drauf stehen. Das ist für Leute, die nicht so gut sehen können, immer ein Problem. Mhm. Und nicht jeder hat auch die Zeit, da jedes Produkt zweimal durchzugucken. Und man erkennt ja nicht wirklich, was, wie viel wo drin ist. Also diese Ampel wäre auf jeden Fall sinnvoll. Es geht sogar noch weiter, vielleicht auch eine Art Richtlinien, dass abgewiesen Mengen von Fett oder Zucker oder sowas, gewisse Produkte gar nicht auf den Markt kommen dürfen. Allerdings ist dann natürlich die große Firma Nestle, wenn schon Namen genannt wird, wahrscheinlich dort ziemlich gegen diese ganzen Sachen. Also ich denke mal, das sieht man eigentlich, wenn die wahre Macht im Land oder in der Europäischen Union hat, dass es solche Großkonzerne wie Nestle, denen alles gehört, jetzt mit ihrem merkwürdigen Wasser, mit irgendwelchen Geschmacksstoffen da den Markt noch zusätzlich überschwemmen, anstatt normales Mineralwasser zu trinken, kaufen die Leute sich irgend so einen Unfug mit irgendwelchen merkwürdigen Geschmacksdingen. Sie kennen sicherlich auch diese kleinen Nippelfläschchen da. Aber ja, das kennen Sie auch. Wie gesagt, also auf jeden Fall dafür. Wahrscheinlich wird es bei der politischen Lage gar nicht umgesetzt, aber es wäre notwendig, denke Rot, ich schon. Rot, Gelb, und, Grün auf Lebensmitteln. Ja, genau. Möchte auch Peter Schneider in Darmstadt. Danke für den Anruf. Wir sprechen mit Mario Messina Paranta, wenn ich das hier richtig lese. Guten Tag. Marion, ja, Frau Messina. Marion, guten Tag. Mhm. Schönen guten Tag. Ich bin für die Ampel, unbedingt, weil ich denke, wer nichts zu verstecken hat, der braucht auch nicht gegen die Ampel zu sein. Und ich finde, es ist eine Informationspflicht von der Industrie für uns Verbraucher, uns darüber aufzuklären, was in ihren Produkten enthalten ist. Und sicherlich ist es so, dass die Industrie leider gar nicht unbedingt befürchten muss, dass ihre Produkte nicht mehr gekauft werden, weil es gibt genügend Leute, die scheren sich überhaupt gar nicht darum, ob da zu viel Zucker oder Salz oder Fett drin ist. Mhm. Aber ich als Verbraucher, der ich mich also informieren möchte, habe es einfach leichter, wenn ich nicht mit einer Lupe ins Geschäft gehen muss und erstmal mit einer Lupe anfangen muss, die Deklaration auf einem Produkt mir anzuschauen, sondern wenn ich klar mit einer Ampel klar ersichtlich sehen kann, ist da zu viel Fett, zu viel Zucker oder zu viel Salz drin, und dann soll man mir das doch bitte schön ermöglichen. Genügen Ihnen eigentlich diese Angaben oder hätten Sie gerne noch mehr? Also zum Beispiel, ob gentechnisch veränderte das Stoffe... Das hätte ich zum Beispiel auch ganz gerne noch plastisch und so groß dokumentiert, dass ich nicht immer meine Lesebrille rausholen muss. Also das fände ich fantastisch, aber mit der Ampel wäre ja schon erstmal ein guter Anfang gemacht. Vielen Dank nach Berlin. Danke für Ihre Meinung. Okay, danke. Wir sprechen mit Ulrich Artschwager in Eisenach. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag, Artschwager. Bitte kurz, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, die Gefahr besteht, dass die Nahrungsmittelproduzenten dann für Rot vielleicht minderwertige Erzeugnisse dort verarbeiten. Denn sie haben da den Nachweis, das ist also rot gekennzeichnet, und können dort Dinge doch vorwiegend reinbringen, die doch nicht noch Gesundheit, ja, also nicht fördernd ist, und wird vielleicht etwas billiger, und alles, was grün ist, das wird dann teurer. Also Sie sehen da die Gefahr von Mogelpackungen sozusagen. Richtig. Vielen Dank nach Eisenach für Ihre Meinung und auch allen anderen, die angerufen haben zu unserem heutigen Debattenthema. Nach den Nachrichten Korea-Kinder. Das ist ein beeindruckender Dokumentarfilm über Koranschulen. Korankinder, Entschuldigung. Ein beeindruckender Dokumentarfilm über Koranschulen in Bangladesch, der heute in den Kino anläuft. Dann mehr.